Erster Nebukadnezar war der König von Babel. Er kam mit seinen Soldaten nach Jerusalem. Sie bauten Wälle um die Stadt. Zweiter, die Soldaten blieben lange vor der Stadt. Das dauerte bis zum 11. Jahr von König Zedekia. Dritter, es gab kein Essen mehr in der Stadt. Die Menschen hatten sehr großen Hunger. Vierter, die Soldaten machten ein Loch in die Mauer. Der König und seine Männer liefen nachts weg. Fünfter, die Soldaten aus Babel liefen dem König nach. Sie fingen ihn bei Jericho. Seine Männer waren alle weg. Sechster, sie brachten den König nach Ribla. Dort war der König von Babel. Er sprach das Urteil. Siebter, sie töteten die Söhne von Zedekia. Zedekia konnte danach nichts mehr sehen. Sie brachten ihn nach Babel. Achter, ein wichtiger Diener kam nach Jerusalem. Er hieß Nebusaadan. Er arbeitete für den König von Babel. Neunter, er verbrannte das Haus Gottes. Er verbrannte auch den Palast. Alle großen Häuser brannten. Zehnter, die Soldaten machten die Mauern von Jerusalem kaputt. Die Mauern fielen alle um. Elfter, Nebusaadan nahm die Menschen mit. Sie mussten nach Babel gehen. Nur wenige blieben da. Zwölfter, die armen Leute durften im Land bleiben. Sie arbeiteten auf den Feldern und Weinbergen. Dreizehnter, die Soldaten nahmen das Metall aus dem Tempel. Sie machten die Säulen kaputt. Sie brachten alles nach Babel. Vierzehnter, sie nahmen alle Töpfe und Messer mit. Auch die Schaufeln aus Metall nahmen sie weg. Fünfzehnter, der Diener nahm auch Gold und Silber mit. Er nahm alles Schöne aus dem Tempel. Sechzehnter, es war sehr viel Metall. Man konnte es nicht wiegen. Salomo hatte diese Dinge gemacht. Siebzehnter, die Säulen waren sehr hoch. Oben war schöner Schmuck aus Metall. Alles war aus schwerem Metall. Achtzehnter, der Diener nahm die Priester mit. Er nahm auch die Wächter der Tür fest. Neunzehnter, er nahm wichtige Männer aus der Stadt. Er fand auch 60 Männer vom Land. Zwanzigster, Nebusaadan brachte diese Männer nach Ribla. Dort war der König von Babel. 21. Der König von Babel tötete sie alle. So musste das Volk sein Land verlassen. 22. Ein Mann hieß Gedalia. Der König von Babel machte ihn zum Chef. Er passte auf die Leute auf. 23. Die Soldaten hörten von Gedalia. Sie kamen zu ihm nach Mizpa. Sie brachten ihre Männer mit. 24. Gedalia sagte, habt keine Angst vor Babel. Bleibt hier und arbeitet ruhig. Dann geht es euch gut. 25. Aber im 7. Monat kam Ismael. Er tötete Gedalia. Er tötete auch die anderen Männer dort. 26. Da bekamen alle Menschen Angst. Sie liefen schnell nach Ägypten. Sie hatten Angst vor den Soldaten. 27. Joachim war schon lange in Babel. Der neue König von Babel war gut. Er holte Joachim aus dem Gefängnis. 28. Er sprach sehr freundlich mit ihm. Joachim bekam einen Ehrenplatz bei den anderen Königen. 29. Joachim zog neue Kleider an. Er durfte immer mit dem König essen. Das tat er sein Leben lang. 30. Der König gab ihm jeden Tag Geld. Er bekam alles, was er brauchte. Das blieb so bis zu seinem Tod.